Freundinnen an, allein zu sein. Wenn Kapital und Dekadenz regieren und man wünscht sich frei zu sein. Wenn alte Werte nichts mehr zählen, beherrscht das Fremde den Tag und die Nacht. Deine Herkunft, dein Stolz hier nicht zählen, sie werden nur vom ihm verlacht. Weißt du, wie es ist, sich nie verstanden zu fühlen? Weißt du, wie es ist, ihre Kälte und ihre Ablehnung zu spüren? Weißt du, wie es ist, immer gegen Mauern zu rennen? Weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es sich anfühlt, im eigenen Land allein zu sein? Wo ungeborenes Leben nicht zählt und man oft glaubt, unter Wilden zu sein. Gefühle mit Füßen getreten und das Leben mutwillig zerstört. Und man sich oftmals fragt, ob man überhaupt noch hierher gehört. Weißt du, wie es ist, sich nie verstanden zu fühlen? Weißt du, wie es ist, ihre Kälte und ihre Ablehnung zu spüren? Weißt du, wie es ist, immer gegen Mauern zu rennen? Weißt du, wie es ist? Fühlt im eigenen Land allein zu sein. Wenn kalte Furcht dein Herz erfasst und man sich wünscht, davon erlöst zu sein. Der Schmerz, wenn sie versuchen, dir die Heimat zu nehmen, täglich aufs Neue. Und du nur wenige um dich hast, die so fühlen wie du, das mit der Treue. Weißt du, wie es ist, sich nie verstanden zu fühlen? Weißt du, wie es ist, ihre Kälte und ihre Ablehnung zu spüren? Weißt du, wie es ist, immer gegen Mauern zu rennen? Weißt du, wie es ist? Nur eines, das hält uns aufrecht, trotz der allgegenwärtigen Not. Wir waren Deutschen, wir halten zusammen und trotzen jedem Verbot. Die Knechtschaft hat bald ein Ende und Deutschland, wir stehen treu zu dir. Wir lassen uns unsere Heimat nicht nehmen, dafür kämpfen und sterben wir. Denn nichts auf der Erde hat ewig Bestand. Etwas zu ändern hat nur jeder für sich selbst, alleine in der Hand. Weißt du, wie es ist, für eine Sache gerade zu stehen? Weißt du, wie es ist, für sie durch Mauern zu gehen? Weißt du, wie es ist, zu erleben das Blühen dieser unserer Zeit? Komm mit uns, reih dich ein, komm, mach dich bereit. Weißt du, wie es ist, für eine Sache gerade zu stehen? Weißt du, wie es ist, für sie durch Mauern zu gehen? Weißt du, wie es ist, zu erleben das Blühen dieser Welt?